An einem Freitag in der Kneipe, irgendwo in Amsterdam. An einer Bar mit einem Glas saß ein alter Mann. Und er sagte aber nur mir, ein paar Tage bis er geht. Also leb das Leben, pack alles und mach dich auf den Weg. Und er sagt, leb, als ob's dein letzter Tag ist. Leb, als ob das Morgen nicht besteht. Leb, als ob es bald vorbei ist. Leb, mach alles, was du kannst. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mach alles, was du kannst. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mach alles, was du kannst. Sein Leben war nur Arbeit, jeden Tag von früh bis spät. Es ging immer nur ums Geld, doch was hat er schon erlebt? Seine Frau hat ihn verlassen, mit dem anderen ging sie fort. Zu viele Tränen, kein Lachen an diesem viel zu kalten Mord. Und er sagt, leb, als ob's dein letzter Tag ist. Leb, als ob das Morgen nicht besteht. Leb, als ob es bald vorbei ist. Leb, mach alles, was du kannst. Tag ist leb, als ob das Morgen.